So, ja. Also ich soll nicht so manieriert sprechen. Nee, du sollst nicht so manieriert sprechen. Also, hallo, liebe Hörerinnen. Jetzt noch nicht ganz gleich. So. Ich habe jetzt Stefan Schwarz mir gegenüber im Studio sitzen. Ich muss vielleicht die Situation nochmal klären. Also jetzt im Moment ist es 3:53. Wenn ihr hallo, auf eure Uhren schauen werdet, werdet ihr merken, es ist natürlich schon viel später. Aber im Moment ist noch 3:53. Wir haben das Gespräch vorproduziert. Stefan Schwarz ist nämlich einer der gefragtesten Autoren bei Fritz zum Beispiel. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und aber nicht nur einer der gefragtesten Moderatoren, Redakteure, nee, nicht Autoren, sondern vor allen Dingen, das wusste man bisher so noch nicht, ein ausgewiesener Elchkenner. Das Stefan ist, so Schwarz ist. Fällt dadurch immer auf, also jedenfalls den zoologisch Interessierten hier bei Fritz, davon gibt es nicht allzu viele, dass er gerne immer in den Ecken steht und Elchanekdoten erzählt. Und ich habe ihn jetzt ins Studio gebeten, richtig, vielleicht mal eine seiner legendären Elchgeschichten zu erzählen, die ich persönlich ja schon von dir kenne, aber die wir jetzt doch der geneigten Hörerschaft zur Kenntnis bringen wollen. Stefan Schwarz, eine Elchanekdote, die hat auch eine Überschrift, ne? Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich gar nicht nur der Elchanekdotenerzähler bin, sondern vor allem der Paarhufer-Experte. Also Paarhufer. Viel weiter über Elche hinaus. Ja, und das wäre ja nur das Spezifikum, die Elche, sondern Paarhufer generell. Das sind also auch Antilopen, Gazellen und so weiter. Schön. Gnus, unter anderem auch Gnus. Gnus. Wusstest du, dass die Gnus zum Beispiel eine riesenlange Wanderung durch den Serengeti-Naturpark machen, wobei ungefähr die Hälfte der jungen Gnus umkommen? Da, Stefan, aber das weiß doch eigentlich jeder. Also jetzt... Und zwar müssen die durch einen Fluss. Achso. Wollen wir nicht dann doch lieber über die Elche reden? Ja. Elchjagd ist das Stichwort, denke ich. Elchjagd ist das Stichwort und ich wollte eine Geschichte erzählen aus Lappland. Lappland? Lappland, ja. Hm? Lappland liegt in Finnland. Und Band läuft. Ja, und die Lappen sind berühmte Elchjäger. Ja. Das ist bekannt. In Lappland gibt es die größte Elchpopulation überhaupt von der ganzen Welt. Ja. Wie es woanders ist, weiß ich nicht. Was machen die mit den vielen Elchen da in Lappland? Na, die Lappen sind vor allem damit beschäftigt, diesen Elchbestand zu dezimieren. Das ist seit alters her ihre Aufgabe. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit, ja? Ne? Immer mal ein bisschen rumdezimieren. Wird ja viel zu wenig heutzutage gemacht. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, weil Elche nämlich nicht auf die gebräuchliche Art und Weise dezimiert werden können. Ah. Also sie sind relativ resistent gegen Schusswaffen. Hm. Können zum Beispiel mit automatischen Waffen überhaupt nicht gejagt werden. Hm. Und da muss man schon Elchwerfer haben wahrscheinlich. Ja, ja. Und man muss sich einiges einfallen lassen. Oder Elchorgel. Ja, ja. Das Problem besteht daran, dass Elche, wenn man es weiß, relativ einfach zur Strecke zu bringen sind. Es kommt aber darauf an, auf das Know-how. Hm. Ja. Und das ist die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte, wie man einen Elch zur Strecke bringt. Elche haben, und das wissen ganz wenige Leute... Stefan, wäre schön, wenn du jetzt die Geschichte erzählen würdest. Achso, ganz wenige Leute... Eigentlich nur die Lappen wissen, jetzt ist es natürlich über den Äther hinaus, wissen, dass Elche keine Kniegelenke haben. Mm, ja. Das, wenn jemand schon mal einen Elch hat gehen sehen, dann merkt er, dass er so relativ erstarkst ein bisschen. Mm. Ja. Mm. Elche können auch nicht besonders schnell laufen und so, läuft, sondern gehen relativ gemächlich, starksten gemächlich durch den Wald. Läuft wie ein Elch, sagt ja, man ja. Also deswegen wäre es eigentlich ganz einfach, einen Elch beim Gehen zum Beispiel einzufangen. Aber Elche sind sehr groß, sehr stark und... Mm. Also auch 5 oder 6 Lappen hätten die eilen da. Ja, auch flugs wie auf 7-Meilen-Stiefeln daher, trotzdem sie keine Kniegelenke haben. Ja, ja. Und das gibt ein Problem. Ja. Vor allem des Nachts. Weil, für die Elche oder eher für die Jäger? Naja, für die Jäger ist es eher ein glücklicher Umstand, für die Lappen. Ja. Hm. Wir wollen hier von Lappen reden. Von und des Nachts, wenn die Elche sich zur Ruhe begeben, denn auch Elche müssen schlafen, können sie sich nämlich ohne weiteres einknicken. Ich meine, das ist ein ganz gebräuchliches Wort. Einknicken war, ist ja weggeknickt und so. Ja, hinknicken. Und, ja, ja. Also weder einnicken noch einknicken ist für die Elche so ohne weiteres möglich. Ach. Sondern sie müssen, wenn sie schlafen wollen, sich, da sie keine Kniegelenke haben, an einen Baum lehnen. Hm. Hm. In Lappland gibt es vereinzelt Bäume. Also das ist ja auch schon Tundrenbereich, also wo es dann nur noch kleinere Bäume gibt. Und manmal stehen so 10 Elche um einen Baum dort in der Landschaft, weil es der einzige Baum ist und schlafen dort des Nachts. Und die Lappen haben es sich zur Gewohnheit gemacht, diese Bäume, von die man erkennen kann, dass also schlafende Elche dort genächtigt haben. Woran erkennt man denn Elche, an denen Bäume nächtigen? Bäume, an denen Elche nächtigen. Elche schlafen sehr unruhig, also weil sie stehen müssen. Das ist sehr anstrengend und sie können also gerade so ein bisschen eine Mütze voll Schlaf nehmen, wie man ja im Volksmund auch sagt. Und schubbern also wie Blöde die ganze Nacht an dem Stamm herum und das da bleiben Haarfetzen zurück, Hautfetzen, ja. Schweiß, das kann man riechen. Mhm. Ja. Elche stinken auch ganz erbärmlich, haben einen ganz furchtbar übel riechenden Schweiß. Ja. deswegen sind sie auch die Könige der nördlichen Tierwelt, weil niemand mit ihnen zu tun haben möchte. Also niemand wird sich, also kein anderes Tier begibt sich in die Begleitung von Elchen, weil die entsetzlich riechen. Ja, ist ja. Also man kann es also relativ leicht ausmachen, wo die gewesen sind, an welchem Baum, also an diesen Schubberresten durch ihren unruhigen Schlaf eben. Und diese Bäume werden von den Lappen, zumindest seit der Bronzezeit, was vorher war, weiß ich nicht, angesägt. Also vorher war das Ansehen nicht möglich. Also, ja, richtig. Ja. Und dann, ich sehe, was kommt. Ja, ja. Jetzt der übermüdete Elch. Lehnt sich, also vertrauensselig, an seinen alten Schlafbaum. Hm? Ja. Denkt nichts Böses. Der ist aber angesägt. Und dann passiert's. Und krach, fällt der Baum um. Der Baum fällt um. Zack, fällt der Elch hinterher. Liegt auf der Seite, links oder rechts, ist egal. Kommt nicht mehr hoch. Er hat keine Kniegelenke. Er kann sich ja nicht aufrichten. Er kann nicht die Beine einknicken, kann sich nicht wieder aufrappeln. Liegt da, guckt dumm und kann am nächsten Morgen ganz locker von den Lappen eingesammelt werden. Ah, ja. Ja. Gut, das war's eigentlich mit den Elchen, wa? Ja, denke ich schon. Gut.